Auch der diesjährige Sommerschlussverkauf ist volle Pulle bereits angelaufen. Ich habe hier die ersten Umsatzzahlen vorliegen und sie halten tatsächlich, was die kühnsten Prognosen in ihren erregendsten Träumen versprochen haben. Jetzt aber werden Sie sich vielleicht bereits fragen, warum wir keine emsigen Verkaufsgeräusche im Hintergrund haben, sondern diesen Regen. Nun, es wird damit schon seine Bewandtnis haben. Es ist nämlich freilich so, dass wir uns hier nicht in einem der großen Kaufhäuser befinden, sondern im Zelt der Stille. Das Zelt der Stille ist aufgebaut neben der Ruine der Frauenkirche in Dresden, die ebenfalls gerade wieder aufgebaut wird. Und zu meiner Rechten, in einiger Entfernung, das alte Uhrwerk aus Vorkriegstagen, wieder freigeschaufelt von 4 Jahrzehnten Sozialismus. In der DDR sind ja immer 50er Jahre gewesen und ein bisschen ist es immer noch der Fall, zumindest hier in Dresden neben der Frauenkirche. Aber diszipliniert nehmen die Gläubigen teil am Sommerschlussverkauf hier im Zelt der Stille der ökumenischen Bewegung hier in Dresden. Und Herr Pfarrer? Ja, bitte, ich versuche hier gerade eine Reportage, ja, aber bitte. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Ja, ich habe immer Zeit für Sie. Kommen Sie nur her. Also ich finde hier auf dem Grabbeltisch finde ich was nicht. Was finden Sie denn auf dem Grabbeltisch? Ich hätte so gern ein schlechtes Gewissen gekauft. Hören Sie, es ist nun im Sommerschlussverkauf so, dass man nicht mehr alles findet. Sondern es sind eben gewisse Artikel übrig geblieben in den Lagern und die Lager werden jetzt geräumt und schlechte Gewissen haben offensichtlich reißenden Absatzbereich gefunden in der Saison. Ja, das verdient für die Tante Erna ganz bestimmt. Ja. Hätte unbedingt ein schlechtes Gewissen kaufen wollen. Es ist natürlich auch so, Sie merken das jetzt schon, dass das Sortiment hier im Zelt der Stille sich ein bisschen unterscheidet von dem in einem normalen Warenhaus. Sie kennen das ja, Zelt der Stille von den Kirchen. Kirchentagen oder so, haben Sie da ja eine Vorstellung mitgenommen auf den Heimweg und da sieht die so aus, dass da zum Beispiel Leute, also Pfadfinder, die in irgendwelchen christlichen Jugendorganisationen sind, sich schlafen legen, aber manche Leute kommen auch tatsächlich zum Meditieren dahin und die schreiben dann ihre Gedanken und Gefühle, ihre Eindrücke, sagt man wohl, auf so kleine aus Papier ausgeschnittene Wassertropfen aus blauem und grünem Papier. Ach, du, ist nicht wahr! Und diese Wassertropfen werden hier zum Beispiel verkauft, das könnte ich Ihnen auch anbieten. Das steht hier drauf. Ja, was haben wir hier? Ich hätte aber gern einen Zettel mit schlechtem Gewissen drauf. Hier steht jetzt drauf, ich möchte am liebsten losschreien, kann aber nicht. Hier ist ja Zelt der Stille. Also ich kann schon. Ja, das war ja... Naja, das haben wir jetzt gehört. Wir haben ja aber noch einen anderen, sehr viel interessanteren Wassertropfen. Da steht drauf, ich würde mir... Ah, nein, das kann ich jetzt unmöglich... Nein, das geht natürlich nicht. Lesen Sie doch vor. Nein, das ist von Onanie die Rede, das ist eine Todsünde. Onanie ist doch echt prima. Das sind jetzt andere Standards. In der DDR-Kirche war sicher manche Freiheit auch prinzipiell erlaubt. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt sind wir hier. Ich habe ein schlechtes Gewissen gekauft, die Tante Erna. Da müssen Sie an den freien Markt gehen. Hier im Zelt der Stille haben wir, glaube ich, keine schlechten Gewissen mehr. Oder fragen Sie den Bischof. Ich habe eins gefunden, ein schlechtes Gewissen, aber das ist nur wegen Rülpsen bei Tisch. Das habe ich viel zu klein. Ich nehmen Sie das doch. Geben Sie sich doch mal zufrieden. Ein dickes, schlechtes Gewissen wegen Inzucht zum Beispiel. Sie haben ja nun jahrelang verzichtet und dann geben Sie sich bitte auch jetzt mal zufrieden. So, jetzt mal gucken, wie die Reportage weitergehen kann. Wir sehen also zufriedene Kundengesichter, Warteschlangen an der Kasse und eine überaus gestresste Kassiererin. Keiner sagt ein Wort, alle unterhalten sich in Taubstummensprache. Entschuldigung, Sie unterhalten sich hier wohl nicht in Taubstummensprache, was? Nee, in der Tat nicht. Also, tut uns leid. Dann möchte ich Sie aber doch darauf hinweisen, dass das hier das Zelt der Stille ist und wir diese Lärmbelästigung... Also, hören Sie, es sind gläubige Menschen, die hier am... Sommerschlussverkauf. Ich suche ein schlechtes Gewissen wegen Inzucht. Nennen Sie mich bitte Herr Bischof. Herr Bischof, ich suche ein schlechtes Gewissen, ganz dickes wegen Inzucht. Ja, ich könnte Ihnen meines anbieten. Schauen Sie mal hier, ich schließe kurz auf bei mir im Oberstübchen. Oh! Groß, ne? Aber Herr Pfarrer, das ist ja ein ungeheuerlich schlechtes Gewissen. Bischof, bitte, Bischof. Heiner Bischof, Unternehmensberater. Ich glaube, ich komme zu Ihnen im Beichtstuhl, Herr Pfarrer. Ja, vielleicht, ich bin hier immer noch der Pfarrer und wenn das hier also jetzt nicht sein soll mit meiner Reportage, dann halte ich Ihnen wieder die Fresse. Aber dann seien Sie bitte auch still. Herr Pfarrer, ich gehe schon mal von aus. Kommen Sie dann? Ja, wen meinen Sie denn jetzt? Bischof, mein Name, Unternehmensberater. Ach, kommen Sie doch beide, Herr Bischof und Herr Pfarrer. Na gut, sieht ja keiner. Ich meine, es sagt jedenfalls keiner was dazu. Die Sendung, die hier auf der Wüstenwelle traditionell am lautesten krakeelt. Ist doch gar nicht wahr! Jetzt haben wir hier schon wieder Regengeräusche. Wo sind wir hier überhaupt? Herr Angermeier? Herr Angermeier? Ja? Herr Angermeier, ich sehe Sie in einen Wühltisch vertieft. Was haben Sie denn da? Ja, ich wühle da herum. Das ist vorgehoben. Das ist eine Riesentrum Gaudi, da einen Wühltisch da rumzuwühlen. Zeigen Sie doch mal. Da sind aber lauter Blattl Papier drin, so tropfenförmige. Tatsächlich. Blaue Papier sind da drin. Tropfenförmiges Stück blaues Papier. Und überall steht da gescheiter Unsinn drauf. Grünblau, würde ich sagen. Zeigen Sie mal her. was hier steht? Ja, da, schauen Sie hin, was da steht. Ich muss eigentlich dringend mal aufs Klo, habe mich aber im Zelt vertan. Und hier kann ich, glaube ich, auch niemanden fragen. Naja, gehe ich halt wieder. Nein, das ist ja ein riesen Blödsinn. Ich glaub, ja, wer will das denn kaufen? Noch nicht mehr im Schlussverkauf will ich das nehmen. Und da steht auf dem Zettel, ich möchte, dass alle Tiere auf der Welt überleben können. Das wäre doch auf Dauer unheimlich eng, wenn die alle überleben würden. Apropos Tiere, ich habe schon wieder so ein... Oder da schau, was da steht, so ein Blödsinn. Ich möchte, dass alle Menschen ausreichend zu essen haben. Ach sowas, das ist doch Unsinn. Was schreiben die Menschen denn dahin? Ich höre auch so ein verdächtiges Surren schon wieder. Frau Nislein-Finskei, ich habe Sie erspäht. Sie sind da unter dem Kassengestell, also unter dem Tisch, wo die Kasse draufsteht. Kommen Sie sofort. Jetzt passen Sie doch auf. Frau Nislein-Finskei, seien Sie doch vorsichtig. Jetzt haben Sie die Kasse umgeworfen. Aber es ist doch erstaunlich, dass man überhaupt nichts rumpeln gehört hat. Jetzt ist die Kasse umgefallen. Schon wieder diese unmögliche Person mit ihren Fruchtfliegen. Also, Herr Angermeier, seien Sie doch nicht so unhöflich. Ja, die Fliegen, die hocken immer da, wo ich hin will. Da hocken die Fliegen und fliegen ins Gesicht. Nein, das ist ja nur mal da. Erst da hockt, dann müssen Sie sich halt woanders hinhocken. Also jetzt müssen wir uns aber auch vertragen. Jetzt ist die Frau Nislein-Finskei schon mal da und jetzt machen wir hier auch eine Sendung. Also wissen Sie, Nobelpreis hin und her. Aber es sind halt doch bloß Insekten. Hören Sie, Sie beide, jetzt möchte ich aber doch gerne mal von Ihnen wissen, wo wir hier eigentlich sind. Herr Angermeier, Sie stehen doch immer mit beiden Beinen fest auf der Erde. Sie können sich das doch sicher erklären. Ja, wir sind doch hier im Riesenzelt, das heißt Zelt der Stille. Also ja, wo früher immer Zirkus Sarasani gestanden ist, steht jetzt Zelt der Stille. Also wir sehen Leute im Einkaufen begriffen, die sammeln von irgendwelchen Wühltischen, wie gesagt, hier im Schlussverkauf Dinge. Man hört aber nichts dazu, nur ein bisschen Regengeräusch. Also es ist praktisch total der Hund verreckt, passiert überhaupt nichts. Und das hat uns gleich interessiert. Wie kann das sein? Ja, das hat uns gleich interessiert. Das hat uns fasziniert und dann sind wir sofort nein. Warum denn? Weil man hier konzentrierter eine Sendung aufnehmen kann. Hier kann man praktisch konzentriert nichts machen. Also bei mir war das ja so, ich wollte ins Göckeles-Meier-Zelt und dann ist Richard aber hier reingeflogen und dann bin ich halt hinterhergelaufen, nicht? Ach, das ist doch alles ein großer Mist. Und hier drin hört man praktisch gar nichts, außer dem fallenden Regen, der von oben aufs Zirkuszelt tropft. Naja, jetzt scheint aber, glaube ich, die Band sich zum Aufbruch, zum Auftritt fertig zu machen. Nein, das sind ja 10 Mann mit Instrumenten und Schlagzeug. Das bin mal gespannt, was die gleich losspielen. Wie heißt es denn wohl? Da steht was auf der Basstrommel des Drumcomputers, was drauf in... Das heißt Heroes della Silentium. Ach so, ja. Helden... Aus Sizilien, glaube ich, oder? Helden aus Sizilien. Ja, also ich glaube ja, dass die Band ja Hammer heißt. Das steht jedenfalls auf dem Keyboard drauf. Frau Nislein-Finskei. Naja, ich glaube, es sind... Sie haben doch in Villa Bajo studiert. Sie müssen doch das wissen. Struh, jetzt fängt die Band an. Gar nicht schlecht. Ui, das ist ja... Erstaunlich. Das ist ja sensationell. Legen sich ganz schön ins Zeug, ne? Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, nur was... Warum hört man nichts? Man hört eigentlich noch weniger als vorher. Das ist eine sensationelle Band. Das ist ja... Sogar der Regen ist nicht mehr zu hören. Herr Angermeier, wie funktioniert denn so eine Band? Sie das lesen ist, doch immer ich, PM. Ja, ich habe Peter Moosleitners interessantes Magazin studiert und das muss so eine Art musikalischer Umkehrschub sein. Ich lese ja in PM immer nur die Kontaktanzeigen. Umkehrschub? Ja, das sind diese pfundigen Elementarteilchen, die haut es dann praktisch rückwärts durch die Achterbahn und dann hinten wieder raus. Das ist PM-Stil, das erkenne ich dann doch wieder. Die dann entgegenkommen, werden eliminiert und dann auf die Weise im Gehörgang kommt da nichts mehr an und man hört gar nichts mehr. Ich hatte ja vor 4 Jahren in PM mal einen Artikel geschrieben über die Fruchtfliege in der Antike. Die haben Sie sicher gesehen, nicht? Naja, uns interessiert eher der Themenbereich Fruchtblase. Also vor allem so zum im Döschen zum Rausschrauben und durch den Ring Fruchtblasen erzeugen. Das finde ich immer gut, wenn sowas in PM steht. Fruchtblasen, das ist ja... Aber Sie meinen jetzt also diese Band, die Heroes del... Della Silentium. Ach so, die Lizenz... Was heißt Silizium, Sie ungebildeter Mensch? So die Drüsenmonsterhelden. Jedenfalls die funktionieren also genau umgekehrt wie eine so normale Art, so, Band. Das muss so akustisches Insektenvertilgungsmittel sein, Frau Nislein-Finskei, gell? Machen Sie doch keine schlechten Witze. Ich versuche mir hier die Welt zu erklären und unseren Hörerinnen und Hörern auch. Sie reißen Witze. Also ja, aber jetzt darf ich dann hinweisen, dass der Sänger jetzt wunderbar singt. Ja, er saugt quasi das Geräusch aus dem ganzen Raum auf und seine Musiker auch. Und alles Geräusch der Welt, jeder Gesang der Welt verschwindet jetzt in seinem Mund. Drängen sich unheimlich an, es funktioniert also genau umgekehrt wie bei einer anderen Band. Ich glaube, ich muss unbedingt diese CD kaufen für diesen Heroes della Silenzio. Ja, für die Jukebox beim Stammtisch vielleicht. Ach, das wäre mal fundig, du, weil da jede Woche komme ich daher, hockt der Emil da und erzählt mir seine Lebensgeschichte. Nächstes Mal tat ich dann den Wirt bitten, die CD in seine Jukebox einzutun. Und dann wird praktisch alles, was der Emil mir erzählen würde, verschwinden. Nein, ich finde auch, das ist mal eine richtig gute Band, auch fürs Radio und so. Das finde ich richtig, genau. Ja. Jetzt sind sie aber fertig, denke ich. Klatschen wir ruhig ein bisschen Applaus. Ach, bitte. Bravo. Das ist eine Riesenband. Aber es scheint ja überhaupt einiges ganz komisch zuzugehen hier im Feld der Stille. Man hat ja auch das Runterfallen der Kasse vorhin gar nicht gehört, als Frau Misslein Finskei sich so tollpatschig unter dem Tisch erhoben hat. Also das hat mich auch gewundert. Und hinten ist der Bärbel Bolay, gerade das Gebiss rausgefallen und da hat man überhaupt nichts gehört. Ach, die Bärbel Solay haben wir auch hier. Naja, ach, da so, kommen wir Solay bestimmt noch drauf zurück. Ja, bei uns heißt die ja Solay, damit man die nicht verwechselt mit lebenden Personen oder so ähnlich. Damit die uns nicht mit einer Klage überzieht, nicht? Ich habe auch mit einer schmierigen, schleimigen Schicht. Ich habe auch der Frau Nüßlein Finskei gleich ein paar Mucken zerquetscht und das hat sie überhaupt nicht gehört. Gleich hier, da! Au, jetzt unverschämte Person. Jetzt, das hat man ja jetzt doch gehört. Also wir scheinen also ausgenommen von der Stille, wahrscheinlich, weil wir nicht mit unseren Seelsorgern gesprochen haben. Ihr könnt jetzt erstmal euren Scheißdreck allein machen. Ich kaufe mir jetzt ein Heroes della Silenzium, LP. Dann machen wir halt erstmal einen Beitrag an. Kulturgüter Europas Folge. Ach du liebe Zeit. Diese Folge von Kulturgüter Europas erreicht Sie live von der Verkehrsinsel Bali im Kreuzberger Süden. Ja, meine Damen, bleiben Sie stehen und schauen Sie sich hier mal meine neue Kollektion an, die ich hier für Neckermann hier entworfen habe. Wunderschöne Sachen, da ist auch für Sie was dabei. Schauen Sie sich das an, meine Damen, probieren Sie es an. Wunderschöne Sachen. Bleiben auch Sie stehen hier. Ja, guten Tag. Das ist auch schöne, mein Name ist Solay. Was machen Sie denn hier? Ich reise hier meine neue Kollektion an. Die habe ich extra für Neckermann entworfen. Und es sind sehr schöne Sachen dabei, auch sehr preiswert. Das können auch Leute aus dem Osten sich dann leisten. Und, was? Nur Kollektion? Was? Kollektion? Ich kenne nur Kollektiv. Bei uns im Osten kennt man nur Kollektiv. Ja, ziehen Sie sich vielleicht mal hier diese schöne Bluse an. Wir haben hier auch alle möglichen Sachen. Vielleicht diese Jacke hier oder eine Hose. Nicht auch in Übergrößen. Da ist auch für Sie was dabei, Frau Solay. Ja, so. Sehr preiswert alles hier und wunderschön. Nicht? Wissen Sie, das ist nämlich so, eine Kollektion ist ein Vorschlag, nicht? Und ich hoffe, es gefällt den Frauen. Ach, und, dann kommt der nächste Vorschlag, nicht? Und von Kollekte oder von Kellogg's. Ja, genau, von Kollekte. Also Sie müssen dann hier Geld hier in diese Dose hier reintun. Nicht? Das ist eine Kollekte sozusagen, da können Sie hier was von dieser Kollektion dann mitnehmen. Ja, da tue ich Ihnen mal ein bisschen hier was hin. So, ja, genau, jetzt, ne? so ist richtig, ja. Das kann ich nur die dicke Bibel kann ich nur mitnehmen. Ja, genau, ja. Nehmen Sie irgendwas mit hier von dem ganzen Rahmen. Das muss ja jetzt weg im Sommerstoßverkauf, nicht? Wunderschöne Sachen hier, bleiben Sie stehen, schauen Sie sich das an, meine Damen. Eine Kollektion ist ein Vorschlag, nicht? Und Herr Leifel, wenn ich mal kurz intervenieren dürfte. Ja, Frau Dohnhöfe, Sie kenne ich doch. Annabelle Eseltraut, Gräfin Dohnhöfe. Mit Fransen, bitte. Ah ja, mit Fransen, ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Nicht? Das ist eine Kollektion, ist ein Vorschlag. Ich hoffe, es gefällt den Frauen und dann kommt der nächste Vorschlag. Herr Lagerfeld, jetzt halten Sie bitte einmal inne. Eine Kollektion ist keineswegs ein Vorschlag. Nicht? Ich möchte, dass Sie sich das wirklich mal überlegen. Dass Sie vielleicht auch mal innehalten, also Sie sprechen hier in einem Mordtempo. Ja, also Ihnen gefällt meine Kollektion nicht, oder wie? Ich meine, eine Kollektion ist ja nur ein Vorschlag, nicht? Ich bin Kulturgutsbesitzerin, das ist ja wohl bekannt. Und ich muss auf die Reinerhaltung der deutschen Sprache Acht geben, wenn Sie Kollektion sagen. Jetzt kommt da die Rechtschreibung vor, nicht? Da kann man ja eine Kollektion vorne mit CK schreiben, nicht? Aber Vorschlag nach wie vor hinten nicht mit CK und eine Kollektion ist kein Vorschlag. Ja, aber ich hoffe, es gefällt den Frauen nicht und dann kommt der nächste Vorschlag. Unsere Vorfahren waren Jäger und Sammler und keine Jäger und Vorschläger. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Also unsere Vorfahren haben noch gar keine Kollektion. Außerdem möchte ich dieses Kleid untauschen. Also, das stimmt mir überhaupt nicht. Schauen Sie doch mal, dieses Kleid steht mir überhaupt nicht. Das, Das steht Ihnen in der Tat nicht. Wenn Sie es vielleicht mal mit diesem Lilan hier mit dem Geld oben reißen, hier das überhaupt nicht aus. Sie erwarten doch nicht, dass ich mich hier auf offener Straße vor Ihnen umziehe, Herr Lagerfeld. Ja, wir haben hier so eine kleine ein Umkleidekarton. Ah, ja, wenn Sie hier vielleicht reinklettern, das ist in Ihrem Alter vielleicht etwas schwierig, aber versuchen Sie es mal. Ja. Grüß Gott, mein Name ist Angermeier, Herr Lagerfeld. Sie haben doch da so pfundige Kleidungsstücke, gell? Ja, ich habe hier meine neue Kollektion für Neckermann. Wissen Sie, eine Kollektion ist ein Vorschlag, eine Sammlung. Also da kommt die nächste Sammlung, nicht? Und ich hoffe, es gefällt den Frauen und Ihnen vielleicht auch, Herr Angermeier, nicht? Ich habe jetzt folgendes Problem. Ja? Ich habe jetzt, wissen Sie, ich habe dann ein Problem mit dem Bauchmuskulatur. Ich habe einen Bruch. Okay. Jetzt sollte am Sonntagabend... Dann lassen Sie Ihren Bauch doch eingipsen, nicht? Oh, das ist eine Idee, aber ist es folgendermaßen. Ich habe einen Smoking gekauft, gell, bei Neckermann. Und jetzt wollte ich in die Oper den Ring der Nibelungen. Und da brauche ich so... Und das ist Rauchverbot, da dürfen Sie keinen Smoking tragen, oder was? Da bräuchte ich jetzt praktisch ein Bruchband, das zum Smoking dazu passt. Ja, das ist doch ganz praktisch. Ich habe nämlich hier noch so ein paar Kleidungsstücke von Claudia Schiffer übrig, nicht? Die wird ja auch immer fetter, nicht? Und da vielleicht, wenn Sie dieses Korsett hier mal anprobieren wollen, nicht? Die ist ja in Wirklichkeit, hat die schon Umfang von 62 Zentimeter, nicht? Und jetzt muss ich die mal mit diesem Korsett dann immer... Ja, ja, genau. Hören Sie, Herr Lagerfeld, das ist sehr unbequem in dieser Kiste gewesen. Ich wende mich mit Grausen. Mit Grausen. Ja, und passt Ihnen jetzt diese lila Bluse mit den gelben Streifen vielleicht? Schon wieder die linke Brust. Ich komme in das Bruchband rein, Herr Lagerfeld. Können Sie mir mal helfen mit dem Bruchband? Ja, mal, ich helfe Ihnen hier mal. Ich ziehe mal. Sie dürfen halt auch nicht so viel fressen immer, Herr Angermeier, nicht? Wir sind doch alle fast beinahe wie Diana Ross. Ein bisschen blutig, ein bisschen schnutig. Wir sind Monster ohne Argumente, Teiche ohne Schwan und Ente, beziehungsweise lange Reisen nur zum Spaß. Wir sind Monster aus jener Glas. Lange Reise, nur zum Spaß. Wir sind Monster aus jener Glas. Es ist immer etwas später, als du denkst, aber meistens etwas früher, als es scheint. Oft kommt der Appetit erst nach dem Essen, wenn du leider nicht mehr hungrig bist. Wir sind Monster ohne Argumente, Teiche ohne Schwan und Ente, beziehungsweise lange Reisen nur zum Spaß. Wir sind Monster aus jener Glas. Wir sind doch alle fast beinahe wie Diana Ross. Ein bisschen blutig, ein bisschen schnutig. Wir sind Monster ohne Argumente, Teiche ohne Schwan und Ente, beziehungsweise lange Reise nur zum Spaß. Wir sind Monster aus jener Glas. Es ist immer etwas später, als du denkst, aber meistens etwas früher, als es scheint. Oft kommt der Appetit erst nach dem Essen, wenn du leider nicht mehr hungrig bist. Bruder Leichtfuß, du siehst da so abgekämpft aus mit deinen Augenringen. Was ist denn los mit dir? Ja, Bruder Leichtsinn, ich komme gerade vom Hometrainer. Jetzt gerade, hier im Zelt der Stille. Beziehungsweise, ich sage halt, dass es der Hometrainer war. In Wirklichkeit war ich mit dem Unternehmensberater Heiner Bischof und einer Kundin im Beichtstuhl zu dritt. Ach, das ist ja eine Riesensauerei, wenn das da unser aller Kirchenoberste mal wüsste. Du lass dich einmal da nicht erwischen. Naja, ich bin schon vorsichtig. Was ich aber auch ganz schön anstrengend finde, ist, dass hier ständig mit erhöhter Geschwindigkeit unsere Szenen gespielt werden. Wir können das ja mal versuchen, gerade runterzulegen. Schaut ja jetzt direkt im Sauseschritt ab. Jetzt ist es, glaube ich, besser. Ob das da nicht doch zu leichtfüßig ist, Bruder Leichtfuß? Ich weiß es nicht, Bruder Leichtsinn, aber ich finde es auch ganz schön gewagt, sowas jetzt hier öffentlich zu sagen. Also Ich habe ja auch harte 16 Tage hinter mir. Nun, ne? Frage ich mal, warum. Ja, die Olympiade nehme ich an, oder? Ja, immer geguckt, ja, immer geguckt. Wir verstehen uns. Ich habe auch immer geguckt und es war manchmal nicht einfach, sich zu bemeistern. Wie meinst du das? Naja, Bruder Leichtsinn, du verstehst schon, wovon ich rede. Beim Zehnkampf und bei den Ringen. Ja, die Libido, ne? Ja, du meinst eben. Den Libido. Wenn man die Zehnkämpfer sieht und die Ringe? Die Ringe, aber vor allem die Gewichtheber. Die also, auch, ja. Also gerade bei den Gewichthebern habe ich ja immer ein totales Rohr geschoben. Warum denn nochmal? Ja, weil das die haben so unheimlich knappe Gewamse an. Stimmt, so ein Leibchen, ne? Das dann bis übers Gemächt geht. Ja, das ist also unheimlich eng sitzend und das geht dann voll übers Gemächt drüber und dieses Gemächt ragt dann so wie ein leichter Laternenpfahl nach außen. Und das ist doch also sehr erregend. Es schlackert dann, wenn das Gewicht gehoben wird. Und da habe ich doch beim Gewichtheben schon mal in Atlanta auch etwas an Substanz verloren. Achso, ja, ich habe auch in ein enormes Rohr geschoben. Ja, bei welcher Sportart hast du denn ein Rohr geschoben, guter Leichtfuß? Ja, beim Zehnkampf. Also gerade wenn die dann springen. Beim Springen, also ich habe bei dieser Zeitlupe vor allem, die habe ich mir jetzt auch aufgenommen und die gucke ich mir immer öfter auch wieder an. Ja, wie man das Gemächt schlackern sieht, ne? Ja, das ist unglaublich, zum Beispiel bei diesem Briten da, diesem Linford Christie. Aufhören. Und diese Neger, die haben ja immer ganz besonders große Gemächte. Ja. Und da ist also dieses Gemächt wie eine unruhige Kompassnadel, wenn ich mir das so gleichsam mal formulieren darf, hin und her gependelt. Zwischen Norden, Osten und Westen hin und her gependelt. Osten, das wären ja wir von Atlanta aus. Also das will ich als doch positiv bemerken, aber es hat dann das Substanz gezehrt und der Arzt hat mir verordnet, nun keine langen Strecken zurückzulegen, höchstens bis zum Kühlschrank und dort viel zu trinken, zum Beispiel Isostar, Isopropyl und Isopropanol-Alkohol. Ich nehme mir ja vorwiegend langkettige Eiweißmoleküle zu mir. Interessant, Leichtfuß. Schmecken leider gar nicht, Leichtsinn. Das ist immer so, wenn alles was gesund ist, nach dick und fett, oder habe ich da was falsch verstanden? Manchmal kommt es auch aus der Tube und dann soll es nach Steak schmecken, aber ich habe mir damit die Zähne geputzt, das hat nicht geholfen. Ja, die sind ganz blau, deine Zähne, sehe ich gerade. Doch, das noch. Naja, ganz unangenehmer Nebeneffekt, würde ich sagen. Du solltest mal einen Urintest machen. Aber mit Urin, da werden sie dann noch gelb, oder? Je nachdem, ob du Kaugummi positiv bist oder nicht. Jetzt entschuldigen Sie mal bitte, meine Herren, wenn wir Sie hier unterbrechen. Sie sind doch unsere Seelsorger, oder? Ja, was kann ich denn für Sie tun? Gesangsverein, mein Name. Gesangsverein, was für ein schöner Name. Das ist der Herr Angermeier. Ja, grüß Gott. Und die Frau Misslein Kinskei hier, mit ihrem Flieg. Guten Tag. Jetzt mal Folgendes, wir sind ja hier im Zelt der Stille, oder? Sehen Sie das an das Bruder Leichtsinn? Leichtsinn ist richtig. Und Sie Leichtfuß, oder? Ja, Leichtfuß. Aber jetzt mal raus mit der Sprache. Was liegt Ihnen denn auf dem Herzen? Nun, wir sind hier im Zelt der Stille, aber alle anderen sind still, nur wir nicht, ne? Und Sie anscheinend ja auch nicht. Ja, von den anderen hört man gar nichts. Wir müssen gerade etwas bewältigen. Die verkaufen und stehen am Bühnentisch und man hört überhaupt nichts. Selbst wenn die Kasse runterfällt, hört man nichts. Ja, und das Lied ist auch viel leiser als sonst. Also lassen Sie jetzt, wie gesagt, uns mal aus dem Spiel. Wir müssen also etwas bewältigen. Was jetzt allerdings Ihr Problem angeht, da sehe ich aber ganz schwarz für Sie. Du nicht auch, Bruder Leichtsinn? Ja, es wäre dem Heiland sicher ein Wohlgefallen gewesen, denn der hat ja auch schon alle Templer aus dem Handel geworfen. Ja, was heißt denn das jetzt? Diese Templersekte gehört einfach nicht mehr in den Handel, finde ich. Ja, aber wir sind doch nicht von der Templersekte. Ach, wir sind von eurer Tagesordnung auf der Welle freies Radio für den Raum Reutlingen-Tübingen, Radio von unten. Was können jetzt wir Leichtfüße dafür? Ja, vielleicht, wenn Sie mal ihr Leibchen zeigen wollen, was Sie so tragen. Ob das auch übers Gemächt geht? Ja, freilich. Das geht natürlich nicht. Also das Gemächt muss frei schwingen. Frei schwingen? Aber ja. Frau Nistan-Fimskai, äußern Sie sich doch mal dazu. Ich meine, das hat ja hier im Radio gar keinen Sinn, hier, wenn Sie hier jetzt hier Leichen zeigen, nicht? Ich meine, wir haben ja hier nur Rundfunk, nicht? Also, ich meine... Naja, aber die Wüste Welle ist ja bekanntlich ein Sender, der über Leibchen geht, oder? Ja, und wenn Sie natürlich das Olfaktophon gekauft haben, dann können Sie jetzt immerhin riechen, wie es hier riecht, nicht? Also mir geht ja nichts über Leibchen. Ja, ich bin Fernsehseelsorger und mich sieht man ja immer nur bis zur Gürtellinie hinab. Deswegen lasse ich gerne das Gemächte schwingen, dass der Herrgott ein Wohlgefallen daran hat. Ja, so ist das bei mir auch. Und wenn dann mal Erdbeben ist, dann ist das also wie ein Pendel, das anzeigt, das Gemächt bei mir, ja? Bei Ihnen vielleicht auch in der Sendung. Echt, das ist ja sehr interessant, also Erdbeben hatten wir eigentlich noch nie. Also selbst wenn Herr Angermeier sich aufgeregt hat, auf den Tisch geklopft, weil das Bier nicht nachkam. Aber das erklärt uns ja jetzt alles noch nicht, warum es so still ist immer in unserer Sendung. Ich meine, warum es so still ist, aber wir nicht still sind. Warum das Regengeräusch uns nicht absorbiert und alle anderen schon. Ja, wir sollten vielleicht einmal wieder Musik einspielen. Ja, vielleicht oder irgendwas anderes. Also wir können Ihnen Ihre Frage sowieso nicht beantworten. Oder das nächste Heft von PM kaufen vielleicht. Ach, lassen Sie uns doch in Ruhe. Wir haben sowieso noch was Wichtiges zu besprechen. Gehen Sie mal. Ja, ich halte ihn jetzt einfach die Stange, Herr Leichtfuß. Ja, das finde ich auch gut, wenn ich bei Ihnen vielleicht mal abgreifen dürfte. Oder so Stabhochsprung ein bisschen so. Sehr gute Idee. Und viel trinken müssen wir. Kommen Sie mal da hinten unter den Wühltisch. Das ist, glaube ich, auch ein Krabbeltisch. Also gut. Was ist das eigentlich für ein Mann? Wir erwarten Doppelpunkt. Disziplin und Ruhe. Wir erwarten Doppelpunkt, Disziplin und Ruhe. Ruhe haben. Ich will endlich meine Ruhe haben. Was ist das? Ruhe haben. Wir endlich meine Ruhe haben. Wir erwarten Doppelpunkt. Ruhe haben. Also niemand kann uns hier weiterhelfen in diesem Zelt der Stille. Unsere Seelsorger wissen nicht, was hier vor sich geht. Und wir haben jetzt uns eigentlich gerade als Babys verkleidet, weil wir gedacht haben, wenn schon, dann werden wir hier vielleicht wenigstens irgendwo gestillt. Aber ja, nichts da. Gestillt? Hahaha, ich habe zum Beispiel eine ungestillte Lust auf eine Wurststütze. Ja, Herr Angermeier, das sind wir ja nicht anders gewohnt. Aber die Frauen... Also ich gehe jetzt gleich ins Göckelesmeier-Zelt. Zeigen sich mit der Sendung fertig. Zugeknöpft, keine will uns stillen. Ich mit. Selbst Frau Bärbel-Bohley hat nichts herabgelassen. Solei, auch schon wieder jetzt. Sagen Sie mal, was soll nicht da dazu? Ja, Frau Solei, wir haben Solei gesagt, ja? Übrigens, Solei, da gehört immer ein Tropfen Wurstersoße dazu. Ach, jetzt reden Sie nicht schon wieder von Wurst. Ja, ich hätte gerne eine Wurst. Achso, und übrigens, das Göckel ist mal erzählt. Ich glaube, Frau Nüßlein-Finskei, dass uns der Herr Angermeier, der uns ja wohl hierher gelockt hat, da einen ganz schönen Streich gespielt hat. Denn wir sind hier neben der Frauenkirche in Dresden und da sind höchstens Gesteinsbrocken zum Essen. Ja, ich finde es also zum Kotzen, dieses Zelt der Stille. Ich glaube, das war totaler Flop, wenn man das mal sagt. Und ich glaube, das im Zelt der Stille, da ist einfach überhaupt nichts los. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass die Bundesregierung mit ihrem Versprechen von blühenden Landschaften im Osten jämmerlich versagt hat. Wie es hier aussieht, ein Zelt, überall regnet es, nur Gesteinsbrocken liegen rum und es gibt nichts zum Essen. Nebenan zur Ruine und bauen Sie ein bisschen was auf. Und singen Sie doch mit dem Konstantin Weckermaler Liedl da an der Ruine. Der wird sich freuen. Ja, wenn Sie meinen, dann gehe ich da gleich mal rüber. Also es ist echt zum Kotzen hier im Zelt der Stille, da sind wir uns ja einig. Bronislein Finskai, Sie doch auch, oder? Ja, es ist gar nicht schön hier. Und jetzt haben sogar deshalb, komm her, wir gehen jetzt gleich irgendwo hin, wo es was zu essen. Machen wir doch jetzt hier erstmal Schluss. Wenden wir mal Gewalt an, jetzt oder? Haben sogar die Heroes de la Sizilium haben aufgehört zu sprühen. Das ist ja schon lange her, dass die aufgehört haben. Das regnet ja schon wieder die ganze Zeit. Jetzt ist gar nichts mehr los. Ich mach den Regen jetzt einfach aus. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht auch eine gewisse Macht haben. Ich mach den aus, so. Oh, endlich hört das Regen mal auf da. Wird der weggelegt. Das ganze Zelt wird jetzt mal hier in Grund und Asche gestoßen und wir machen einfach mal unsere Abmoderationsmusik an. Was sagen Sie dazu? Hm? Ja, genau. Meine Hauptsache, Damen, es gibt nachher einen Händelmeier-Senf noch zur Weißwurst dazu. Ja, das ist der. Sonst bin ich ja einfach zu haben, gell? Ich bin ja eigentlich eine gute Haut und ein einfacher Mensch im Grunde. Hauptsache, das ist ja uns überlassen. Grundbedürfnisse befriedigt. Zum Beispiel Fernsehen. Gibt. Fernsehen. Du kriegst dann auch eine Limonade. Jedenfalls stand diese Sendung wohl unter dem Motto Stille Tage in Ordnung. Nee, das, ach ja, so ein mittelmäßiges Motto, aber irgendwo auch gut, oder? Ja, ungestillter Hunger auf Wurst wäre mir lieber gewesen. Ja, aber das ist natürlich dann wieder, da kommt nicht Tagesordnung drin vor und dann verunsichert das die Hörerscharen. Ja. An den Geräten. Ja, alle beide. Es wurde jedenfalls die Sendung gestaltet von Martin Jung. Ja, und von Clemens Kieser. Und